Schwarzen Meer sah ich ihn für ein paar Stunden und dann nimmer mehr. Auf dem Wege nach Odessa nur für eine Nacht haben wir die Welt vergessen und dann nichts gedacht. Unser Schiff fuhr von Istanbul am Abend gegen 8 Uhr aus dem Hafen in die kurze Nacht ganz langsam auf das Meer hinaus. Die Sonne schien und Möwen schrien und an Deck sah ich unter all den Menschen jenen ersten Offizier. Er hat mir zugelacht, ich machte mir noch nichts daraus. Was später war, war wunderbar, wunderbar. Auf dem Wege nach Odessa nur für eine Nacht haben wir die Welt vergessen und an nichts gedacht. Auf dem Wege nach Odessa haben wir gelacht. Es wurde auch zum Tanzen viel Musik gemacht. Auf dem Wege nach Odessa über Schwarze Meer sah ich ihn für ein paar Stunden und dann nimmer.